Es war eine laute und schmutzige Angelegenheit, als Art Matthews sich mitten im Führing der Rennbahn von Dunstable erschoss. Ohne einen Moment der Besinnung, ohne ein Abschiedswort. Die Beiläufigkeit seiner Tat war genauso schockierend wie ihre Wirkung. Rufmord von Dick Francis. Da die restlichen Rennen abgesagt waren, fuhr ich mit dem Zug nach London zurück. Es gab nur einen Ort für mich, an den ich gehen konnte, wenn ich eine bestimmte Art Frieden suchte. Und ich ging bewusst nicht zu oft dorthin, um mein Willkommensein nicht aufs Spiel zu setzen. Hallo? Komm rein. Meine Cousine Joanna gehörte wie der Rest der Finn-Sippe zur Creme de la Creme des internationalen Konzertbusiness. Ich war der Außenseiter. Die musikalischen Talente, mit denen die Familien meiner beiden Elternteile so verschwenderisch gesegnet waren, hatten auf mich nicht abgefärbt. Was ist los? Ich habe Hunger. In der Küche ist ein Steak. Es war Rumpsteak, dick und dunkelrot. Ich grillte es mit zwei Tomaten und machte etwas French Dressing für einen Salat, den ich schon vorbereitet in einer Holzschale fand. Eins kann ich dir sagen, Rob. Du machst ein irre gutes Steak. Meine Cousine Joanna war 3 Monate älter als ich und ich liebte sie seit meiner Kindheit. Ich hatte sie oft gebeten, mich zu heiraten, doch sie hatte stets Nein gesagt. Cousin und Cousine ersten Grades, hatte sie nachdrücklich erklärt, wären zu nah verwandt. Außerdem hatte sie hinzugefügt, brächte ich ihr Blut nicht in Wallung. Also, was ist los? Ich erzählte ihr von Art. Weißt du, warum er es getan hat? Er hat sich umgebracht, weil Corin ihm den Stuhl vor die Tür gesetzt hat. Und er hat das vor alle Augen getan, um ihm Gewissensbisse zu machen. Und genau das habe ich Corin auch gesagt. Wer ist Corin? Corin Keller, Arzttrainer. Hast du es gesehen? Ich stand direkt daneben. War die Polizei da? Ja. Einwandfrei Selbstmord. Sie brauchen mich nicht einmal als Zeuge. Und? Was wirst du dann tun, wenn du mal aufhörst? Aufhören? Ich habe gerade erst angefangen. Bin ja mal gerade erst 2 Jahre dabei. Dann klingelt es an der Tür und Brian, ihr derzeitiger Lover, erschien. Ich zog es vor zu gehen. Ja. Danke für das Steak. Komm wieder. Ja. Also, dann gute Nacht. Gute Nacht. 2 Wochen nach Arts Tod ritt ich beim ersten Rennen der Saison in Cheltenham meinen ersten Sieg heraus. Das Pferd wurde von James Axminster trainiert und hatte einen miserablen Ruf. Doch aus irgendeinem Grund kamen das launische Tier und ich vom Start weg gut miteinander zurecht. Es war mein 2. Sieg in dieser Saison und mein 1. überhaupt in Cheltenham. Es tut mir sehr leid, Sir. Ich konnte nichts dafür. So. Ich wusste, dass er keinen Penny auf das Pferd gesetzt hatte. Sie haben mich ganz schön dumm aussehen lassen, wissen Sie das? Es tut mir leid, Sir. Ich habe da einen langsamen alten Zossen, den Sie am Samstag für mich reiten können. Ja? Wenn Sie für dieses Rennen nicht schon vergeben sind. Nein. Wenn Sie das Gewicht schaffen, 63,5 Kilo, schaffen Sie das? Jawohl, Sir. James Axminsters Rennstall war einer der 6 größten im Lande. Sein Jockey, Pip Pankhurst, war der Champion der vergangenen 2 Saisons gewesen. Und unter seinen Pferden, ungefähr 60 an der Zahl, befanden sich einige der Besten des Landes. Den größten Teil des nächsten Tages verbrachte ich damit, eingepackt in 3 Pullover und eine Windjacke, rund um den Hyde Park zu laufen und der Versuchung zu widerstehen, literweise Wasser zu trinken, nachdem ich es ausgeschwitzt hatte. 63,5 Kilo. Wie hast du das angestellt, Finn? Dich mit Sandpapier abgeschmirgelt? Ich beendete das Rennen als Dritter. Und als ich wieder in den Waageraum kam, wartete Axminster dort auf mich und reichte mir wortlos eine Liste von 5 Pferden, die in verschiedenen Rennen der nächsten Wochen laufen sollten. Können Sie die reiten? Ja. Gut. Mein nächster Ritt an diesem Nachmittag war für Corin Keller. Der Gaul war ein ziemlich lahmer Bock und wir trudelten ein ganzes Stück hinter dem Feld ein. Als ich vom Wiegen zurückkam, winkte mich Corin zu sich heran. Neben ihm stand ein Mann, der mir den Rücken zudrehte. Das ist Finn, Mr. Camblor. Der Mann drehte sich langsam um und vor mir stand Morris Camblor, der berühmte Fernsehmoderator von Turf Talk. Der Charme, der in seiner Sendung nach und nach auf den Zuschauer übergriff, war auf der Stelle unwiderstehlich. Ich habe schon immer eine Sendung über, verzeihen Sie mir bitte, einen erfolglosen Jockey machen wollen. Oder besser gesagt, über einen Jockey, der bisher noch keinen Erfolg gehabt hat. Wären Sie bereit, bei meiner Sendung mitzumachen und den Zuschauern zu erzählen, was für ein Leben Sie führen? Ja, aber ich bin wirklich nicht repräsentativ. Am nächsten Freitag, die Sendung beginnt um 9 Uhr abends. Kommen Sie bitte um 7.30 Uhr ins Studio, ja? Hier ist eine Karte, die Ihnen zeigt, wie Sie hinkommen. Ich werde pünktlich sein. Ach ja, es gibt natürlich auch ein Honorar und Spesen für Ihre Auslagen. Er sagte noch etwas zu Corin und schlenderte davon. Großartiger Bursche, dieser Morris. Gute Familie, müssen Sie wissen. Sein Vater hat das Grand National gewonnen, als Amateur selbstverständlich. Und seine Schwester ist die derzeit beste Geländereiterin. Armer alter Morris. Er reitet selbst fast überhaupt nicht. Macht nicht einmal bei Jagden mit. Pferde verursachen ihm das grässlichste Asthma, müssen Sie wissen. Er grämt sich sehr deswegen. Mittwochs teilte uns Peter Clooney übersprudelnd vor Glück mit, dass seine Frau ein Baby, einen Jungen bekommen hatte. Am nächsten Tag sollte er am ersten Rennen reiten, kam aber zu spät. Und weil das nicht das erste Mal war, dass Peter Clooney zu spät kam und weil ein Trainer seinen Jockey eine Dreiviertelstunde vor Rennbeginn gemeldet haben musste, konnte Clooney an diesem Tag von der Tribüne aus zuschauen, wie sein Pferd gewann. Was ist denn passiert? Du wirst es bestimmt nicht glauben, aber da stand etwas quer im Weg und ich musste meilenweit Umwege fahren. Was war es denn? Mein Gott, einer von diesen alten, schweren Jaguars und kein Fahrer da, niemand. Die Wagentüren waren abgeschlossen und die Handbremse fest angezogen und einen Gang hat er auch noch eingelegt. Dieses verdammte Schwein! Ich startete im vierten Rennen und folgte exakt den Instruktionen, die Axminster mir vor dem Rennen gegeben hatte. Als ich gleichauf mit zwei anderen Pferden an die letzte Hürde kam, gab ich meinem alten Gaul Zunder mit all der Entschlossenheit, die ich aufbringen konnte. Er reagierte mit einem schneidigen Sprung, der ihn mitten in der Luft deutlich an den beiden anderen Pferden vorbeibrachte und uns gute zwei Längen vor ihnen aufkommen ließ. Ich hielt ihn im Gleichgewicht und lenkte ihn geradeaus zum Zielpfosten. Brauchte dabei kaum eine Peitsche und konzentrierte mich hauptsächlich darauf, still zu sitzen und ihn nicht zu erschrecken. Er spielte mutig mit und als sie den Zielpfosten passierten, hatte er immer noch eine halbe Länge Vorsprung. Es war ein wunderbarer Augenblick. Gut gemacht. Wollen Sie den Job? Zweiter Mann nach Pip, regulär? Ja. Von jetzt an möchte ich, dass Sie keine Aufträge annehmen, ohne vorher abzuklären, ob ich Sie brauche. In Ordnung? Jawohl, Sir. Guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Dankeschön. Guten Abend. Vielen, vielen Dank. Guten Abend, Freunde des Pferderennsports. Willkommen zu Turf Talk. Heute möchte ich Ihnen Rob Finn vorstellen. Er ist ein junger Steeplechase-Jockey, der noch ganz am Anfang seiner Karriere steht. Er hat keine großen Rennen gewonnen und auch keine berühmten Pferde geritten. Und gerade das rote Lämpchen leuchtete an der Kamera, die auf mich gerichtet war. Ich lächelte zaghaft hinein. Meine Zunge klebte mir am Gaumen. Als erstes haben wir hier einen kurzen Filmausschnitt, der Finn in Aktion zeigt. Er ist der Reiter mit der weißen Kappe, der vierte von hinten. Es war eines der ersten Rennen, die ich geritten hatte. Und meine Unerfahrenheit zu sehen tat weh. Als Demonstrationsbeispiel für einen erfolglosen Jockey hätte das nicht besser gemacht sein können. Rob, normalerweise beginnen Hürdenjockeys entweder als Amateurreiter in Hindernisrennen oder als Lehrlinge auf der Flachbahn. Aber wenn ich recht verstehe, haben Sie nichts dergleichen getan? Nein. Ich war einige Jahre nicht in England, bin herumgezogen. Mhm. Hauptsächlich durch Australien und Südamerika. Oh, schön. Ja, die meiste Zeit hatte ich Jobs als Viehhüter. Aber ein Jahr verbrachte ich in New South Wales, wo ich als Gehilfe beim Rodeo arbeitete. 10 Sekunden auf einem wilden Pferd, solche Sachen eben. Wie außerordentlich interessant. Ich wünschte, wir hätten mehr Zeit, von Ihren Erfahrungen zu hören. Er fragte mich über meine Finanzen aus. Und es wurde ziemlich deutlich, dass mein Nettoeinkommen der letzten 2 Jahre weitaus geringer war als der Verdienst eines Lieferwagenfahrers und dass meine Zukunftsaussichten nicht viel besser waren. Morris Camblaw schaute mich mitleidig an und wandte sich dann seinem anderen Gast zu, der genüsslich an einer riesigen Shagpfeife saugte, die er nicht aus dem Mund nahm. Kommen wir nun zu meinem anderen Gast, Mr. John Ballerton. John, Sie als Pferdebesitzer, möchten Sie etwas anmerken zu dem, was wir von Rob gehört haben? Diese jungen Jockeys beklagen sich so viel. Aber jeder Jockey muss doch einmal anfangen. Und bestimmt gibt es immer eine große Anzahl von Jockeys, die nie ganz an die Spitze kommen werden, die aber ihren Lebensunterhalt bestreiten und eine Familie ernähren müssen. Die wären besser in einer Fabrik aufgehoben, wo sie einen leistungsgerechten Lohn am Fließband bekommen würden. Wenn Sie es nicht ertragen können, keinen Erfolg zu haben, ohne wehleidig darüber zu jammern, wie schlecht es Ihnen geht, sollten Sie ganz aus dem Rennsport aussteigen. Die meisten tun das nicht, weil sie nämlich so gern diesen leuchtenden Seidendress tragen. Die Leute drehen sich nach Ihnen um, wenn Sie vorbeikommen, und das schmeichelt Ihrem kleinen Ego. So, so. Und was sagen Sie dazu, Rob? Ach, geben Sie mir ein Pferd und ein Rennen, in dem ich reiten kann. Und mir ist das gleich, ob ich ein Seidenhemd oder ein Pyjama trage. Mir ist es egal, ob einer zusieht oder nicht. Es kümmert mich nicht, wenn ich wenig Geld verdiene oder mir die Knochen breche oder hungern muss, um mein Gewicht unten zu halten. Ich lege nur Wert darauf, Rennen zu reiten, immer wieder Rennen zu reiten und zu gewinnen, wenn möglich. Beide starrten mich an. John Ballatin machte ein Gesicht, als wäre eine zerquetscht geglaubte Wespe wieder zu sich gekommen und hätte ihn gestochen. Und Camp Law? Es dauerte nur ein paar nichtssagende Sekunden, bevor er sich gefasst wieder der Kamera zuwandte und das routinierte Lächeln an seinen Platz zurückkehrte. Er ließ seine übliche Ankündigung der Rennen in der nächsten Woche vom Stapel und schloss die Sendung mit den üblichen Worten. Ja, das war's schon wieder. Auf Wiedersehen mit Ihnen allen nächste Woche zur selben Zeit. 3 Wochen und einen Tag nach der Sendung brach Pip Pankhurst sich das Bein. Sein Pferd, das im 2. Rennen an einem trüben, verregneten Samstagnachmittag Mitte November an der letzten Hürde mit ihm und auf ihn stürzte, leistete ganze Arbeit, indem es den Champion-Jockey für den Großteil der Saison aus dem Rennen warf. Rob, Lord Tyrrell sagt, Sie können sein Pferd reiten. Sagen Sie Pips Jockey-Diener Bescheid, er hat die Rennfarbe. Es war das große Rennen des Tages, das große Rennen der Woche. Ein 3-Meilen-Hindernisrennen mit einem beachtlichen Preis, ausgesetzt von einer Brauerei. Und Pips Pferd, das Lord Tyrrell gehörte, war der aufgehende Stern von Exminsters Rennstall. Ein zäher, 6-jähriger brauner Wallach, der auf den ersten Blick nicht viel zu versprechen schien, der aber intelligent, schnell und ein Kämpfer war. Er besaß alle Qualitäten, um die ganze Welt schlagen zu können. Und seine besten Jahre lagen noch vor ihm. Er hieß Template. Ich ritt besser denn je. Aber wahrscheinlich nur, weil Template das beste Pferd war, das ich je geritten hatte. Er war geschmeidig wie eine Stahlfeder. Und sein raketenartiger Sprung über das erste Hindernis ließ mich nach Luft schnappen. Doch beim 2. war ich schon darauf eingestellt, beim 3. begeistert und beim 4. wusste ich, dass ich in eine neue Dimension des Pferdesports eingedrungen war. 5 Galoppsprünge vor dem Zielpfosten schob er seinen Kopf vor den Favoriten und hielt ihn dort. Das war schon mal in Ordnung. Er ist ein wunderbares Pferd. Das ist er. Stehen Sie hier nicht rum. Gehen Sie und lassen Sie sich zurückliegen. Sie haben keine Zeit zu verlieren. Sie reiten im nächsten Rennen und im übernächsten. Was haben Sie denn erwartet? Pip wird monatelang nicht fit sein. Ich habe Sie als Ersatzmann reingenommen und Sie werden für ihn einspringen, bis er zurückkommt. Nach und nach gewöhnte ich mich daran zu siegen. Ich begann, einen Haufen Geld zu verdienen. Pips Bein halte langsam. Ich kaufte mir ein Auto. Es war ein gebrauchter, cremefarbener Mini Cooper. Während die Götter mich mit Glück überhäuften, erging es anderen Jockeys schlecht. Art hat sich erschossen. Pip das Bein gebrochen. Grant Oldfield einen Nervenzusammenbruch. Über Peter Clooney habe ich gehört, dass er unzuverlässig ist und nie rechtzeitig erscheinen soll. Danny Hicks wettet zu viel, sagt man. Und TikTok Ingersoll gibt nicht immer sein Bestes. Hat man mir berichtet. Ja, man scheint eine ganze Menge Gerüchte gehört. Peter Clooney hat 2 Rennen verpasst, weil er zu spät kam. Das ist eine Tatsache. Ich habe mehrmals gehört, dass man nicht auf sein Kommen vertrauen kann. Von wem? Von Corin Keller zum Beispiel. Auch von Ballatin. Jedenfalls wissen es alle. Würde es Ihnen sehr viel ausmachen, mir zu verraten, warum Sie Grant Oldfield gefeuert haben? Wenn wir einen aussichtsreichen Starter hatten, gab er den Tipp an einen professionellen Wetter weiter. Der Eigner des Pferdes bekam keine guten Quoten für sein Geld, weil der Profi vor ihm zugeschlagen und den Markt verdorben hatte. 3 meiner Eigentümer waren sehr verärgert deswegen. Kein Spaß für sie, 2 oder 3 zu 1 zu bekommen, wenn sie 6 oder 7 erwartet hatten. Wie haben Sie herausgefunden, dass Grant derjenige war, der die Informationen weitergegeben hat? Morris Camp Law hat das herausgefunden, während er eine seiner Sendungen vorbereitete. Haben Sie mit dem betreffenden Berufswetter gesprochen? Ja, das habe ich. Mr. Lubbock aus Solihull. Sehen Sie, ich wollte es nicht glauben. Doch der Fall ist sonnenklar. Ich musste ihn ein bisschen drängen, weil ich mich abfällig über ihn geäußert hatte. Aber Lubbock gab schließlich zu, dass Grant ihm telefonisch Tipps gegeben hat und dass er ihn bezahlt hat, seit er für mich zu reiten begann. Falls Sie Gerüchte über mich hören sollten, würden Sie sich bitte vorher vergewissern, dass sie wahr sind, ehe Sie sie glauben? In Ordnung. Ich halte das zwar für Blödsinn, aber in Ordnung. Ich bin einverstanden. Am 2. Weihnachtsfeiertag gewann Template das King Chase. Eines der 10 bedeutendsten Rennen des Jahres. Das machte ihn endgültig zum Star. Und mir schadete es auch nicht. Natürlich hatte ich auch meinen Anteil an Stürzen in dieser Periode. Und der schlimmste Sturz aus Sicht der Zuschauer geschah am Samstagvormittag im Januar, als mein Pferd über das Hindernis nahe der Haupttribüne stolperte und mich so unglücklich abwarf, dass ich mit dem Kopf auftraf. Was ist mit dem Pferd? Alles in Ordnung. Was ist mit Ihnen? Nichts gebrochen. Der Gaul ist nur über Sie weggerollt. Ich bin in Ordnung. Mir geht's bestens. Ja? Brian möchte, dass ich ihn heirate. Und jetzt bin ich ganz durcheinander. Brian redet dauernd vom Leben in Sünde und vom Ordnen der Verhältnisse und er redet vom Kauf eines Hauses und vom sich niederlassen. Und er sieht mich als die vollkommene Hausfrau, die sauber macht und seine Sachen in Ordnung hält und kocht und so weiter. Und wenn du ihn nicht heiratest? Dann werde ich mich auch elend fühlen. Frohe Weihnachten, Rob. 5 Minuten später rief Keller an und bat mich, Shantytown am nächsten Tag in Dunstable zu reiten. Shantytown gehörte Bellerton. Weit davon entfernt, mir die Arme aus den Gelenken zu reißen, schien Shantytown eher in Gefahr zu sein, einzuschlafen. Wir liefen die ganzen 3 Meilen hinter dem Feld her und erreichten unrühmlich als Letzte das Ziel. Was zum Teufel haben Sie sich da geleistet? Es tut mir leid, aber er wollte nicht schneller laufen. Reden Sie nicht so einen verdammten Blödsinn. Ich habe Sie wieder besseres Wissen gebeten, Shantytown zu reiten, nur weil Morris Kemblor darauf bestand, dass ich Sie falsch eingeschätzt hätte. Und dass Sie in Wirklichkeit ein zuverlässiger Mann seien, der ein richtiges Rennen reiten könnte. Sie werden nie wieder ein Pferd von mir reiten. Das verspreche ich Ihnen. Am folgenden Tag, immer noch in Dunstable, setzte die Reihe der Flops sich fort. Ich war für 3 Pferde verpflichtet worden und alle liefen sie schlecht. Ja. Welch ein Pech, Rob. Wie ich höre, hat sich das gute Wort, das ich für Sie bei John Bellerton eingelegt habe, ins Gegenteil verkehrt. Ja, das kann man wohl sagen. Aber trotzdem, vielen Dank für den Versuch. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ich konnte deutlich ein leises, hohes Pfeifen hören, als er tief Atem holte. Und mir ging auf, dass ich ihn zum ersten Mal bei einem Asthmaanfall erlebte. Irgendwie tat er mir leid. Stehen James' Pläne für den Midwinter Cup schon fest? Ja, Template läuft, wenn alles gut geht. Oh, und Sie werden ihn reiten? Ja. Aber meine Glückssträhne war endgültig zu Ende. Während der nächsten 2 Wochen ritt ich 17 Pferde. 15 davon liefen am Ende des Feldes durchs Ziel. Wie ich gehört habe, haben Sie Ihren Schneid verloren. Kann man niemandem vorwerfen, dass er seinen Schneid verloren hat. Aber ein Trainer kann nicht jemanden weiter beschäftigen, dem das passiert ist. Ich kann so nicht weitermachen, Rob. Heißt das, dass ich Template nicht... Es tut mir leid. Tut mir sehr leid. Ich fuhr nach Hause, nahm eine fast volle Whiskyflasche aus dem Schrank, legte mich aufs Sofa und trank die Flasche leer. Alles war zu Ende. Aus und vorbei. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Ich möchte Ihnen sagen, der bekannte Trainer, guten Abend. Corin Keller. Pferde aus meinem Stall tun immer ihr Best, um zu gewinnen. Aber gewiss bestehen Sie nicht darauf, noch hart, auch wenn Sie überhaupt keine Chance mehr haben. Also vor kurzem habe ich einen Jockey entlassen. Am Schluss nicht hart genug. Hätte das Pferd ausgeritten. Kein Schneid, meinen Sie? Es gibt da gerade ein jedes Pferd, das ein gewisser Jockey reitet, der dem Pferd hat Angst zu stürzen, müssen Sie wissen. Wir wissen alle, dass dieser arme Kerl vor 3 Wochen abgeworfen und seitdem erfolglos geritten ist. Eines dieser Pferde gehört mir. Es ist eine schockierende Vorstellung. Wird für mich nicht mehr reiten. Kein Schneid, wenn er dies für keinen anderen mehr tätigt. Es war ein weiter Weg von meinem Fenster bis hinunter auf die Straße. 5 Stockwerke. Ein langer, schneller Weg nach unten. Ich dachte darüber nach. Doch wie schlimm die Dinge auch standen, ich konnte diesen Weg nicht nehmen. Das war kein Ausweg für mich. Ich schloss die Augen, lag ganz still und fiel schließlich nach langen, hoffnungslosen Stunden in einen erschöpften, unruhigen, traumerfüllten Schlaf. Ich erreichte Corin Kellers geräumigen, gepflegten Stall, während die Stallburschen die Pferde nach dem 2. Morgen aus der zurechtmachten. Davy fand ich in der 4. Box, wo er das Stroh um einen großen Fuchs auflockerte. Erinnerst du dich an den Tag, an dem ich Shantytown in Dunstable geritten habe? Vor 3 Wochen. Kannst du dich da an irgendetwas Besonderes vor dem Rennen erinnern? Nee, alles normal. Denk genau nach, bitte. Alles ist wichtig. Alles. Ja, weiß nicht. Also, ich habe das Pferd ein Weilchen herumgeführt und auf den Chef gewartet, dass er den Sattel aus dem Waageraum bringt. Und dann... Ja? Naja, alles gut. Aber es hat nichts mit dem Rennen zu tun. Da war dieser Typ vom Fernsehen, Camp Lohr. Der kam rüber zu mir und sprach mich an und bewunderte das Pferd. Er sagte, er wäre ein Freund des Besitzers, des alten Bellerton. Er hat Shantytown getätschelt und ihm 2 Stückchen Zucker gegeben, was ich nicht besonders gern gesehen habe. Aber wissen Sie, So einem Kerl kann man einfach nichts sagen, ne? Zwischen dem Abnehmen der Kreuzdecke und dem Festschnallen des Sattels kam Maurice Kemp-Law in die Sattelbox geschlendert, machte dem Bauer ein paar Komplimente über sein Pferd und währenddessen hat er dem Tier ein paar Zuckerstückchen gegeben. Also dieser Maurice Kemp-Law ist ein toller Bursche. Das hätte mal sehen müssen, wie der sich für das Pferd interessiert hat und hat dem Pferd zwei Stück Zucker gegeben. Ist ja eigentlich im Stall nicht erlaubt, aber ein Mann wie ihm, der so freundlich ist, da kann man das schließlich nicht abschlagen. Ich besuchte die Ställe aller Pferde, außer denen von Exminster, die ich seit Shantytown geritten hatte, und sprach mit allen in Frage kommenden Stallburschen. Und in jedem einzelnen Fall hörte ich, dass Maurice Kemp-Law die Burschen wegen ihrer Fürsorglichkeit bewundert und den Pferden jenes verlockende Zuckerstückchen angeboten hatte. Ich brauchte dazu den ganzen Sonnabend und den ganzen Sonntagvormittag. Und mit dem letzten Stall auf meiner Liste, am Rande des Yorkshire Moors, war ich gegen 2 Uhr nachmittags fertig. Am Montag rief James Axminster an und sagte, ich solle sofort bei ihm vorbeikommen. Ich habe eine Überraschung für Sie, Finn. Hier, lesen Sie. Lieber James, seit unserer telefonischen Unterredung habe ich noch einmal über unsere Entscheidung nachgedacht. Finn auf Template am nächsten Samstag zu ersetzen. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir dies rückgängig machen und ihm erlauben sollten, Template wie ursprünglich geplant zu halten. Das geschieht, ich gebe es zu, ebenso in unserem wie in seinem Interesse, da ich nicht hören möchte, ich hätte mich beeilt, ihn bei der erstbesten Gelegenheit zu feuern. Und sei angesichts seiner vielen Siege, die er für mich geritten hat, herzlos und undankbar. Ich bin vorbereitet auf die Enttäuschung, das Midwinter nicht zu gewinnen. Und ich bitte Sie um Verzeihung, wenn ich Ihnen die Chance raube, diesen Preis Ihren vielen anderen hinzuzufügen. Aber ich würde lieber das Rennen verlieren, als die Achtung der Renngemeinde. Ihr Ergebener, George. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Template wird siegen. Ich habe nur eine Bitte, Mr. Axminster. Und fragen Sie mich bitte nicht nach Einzelheiten. Sie werden alles erfahren. Was gibt es, Finn? Ich bitte Sie nur dafür zu sorgen, dass niemand, der nicht direkt mit dem Pferd zu tun hat, bis zum Rennen an Template herankommt. Und wenn ich niemand sage, dann meine ich auch niemand. Am nächsten Tag schnappte ich mir den Wagen und fuhr nach Cheltenham zu Peter Clooneys hübschem neuen Häuschen. Peter ist leider nicht zu Hause. Jemand hat ihn mit dem Auto zu den Rennen in Birmingham mitgenommen. Vielleicht bekommt er einen unbesetzten Ritt. Ich zog einen verschlossenen Umschlag aus der Tasche und gab ihn ihr. Das ist ein Geschenk für ihr Baby. Ein bisschen Wärme. Es ist kein Vermögen, aber es wird eine Zeit lang ihre Stromrechnung bezahlen. Die Werkstatt am Bahnhof Timberley wirkte mit dem schneeweißen Gipsverputz auf der Vorderseite modern, aber hinten bröckelte das Mauerwerk. Der alte Jaguar stand versteckt zwischen den ausgebrannten Überbleibseln eines MG und einem Haufen alter Reifen. Tut mir leid, Sir, geht nicht. Ich kann Ihnen den Jaguar nicht verkaufen, weil ich nicht weiß, wie man gehört. Aber irgendjemand muss doch den Fahrer gesehen haben, nachdem er den Wagen stehen gelassen hatte. Die Polizei glaubt, er hat sich wohl von jemandem mitnehmen lassen und dann beschlossen, der Wagen sei es nicht wert, ihn abzuholen. Aber er ist noch ganz in Ordnung und er war nicht heiß. Gestohlen, meine ich. Was ist er wert? Ihnen, Sir, würde ich ihn für 100 Pfund überlassen. Ich verabschiedete mich von ihm und schlenderte hinaus auf den Vorplatz. Die Bahnstation Timberley, 6 haltende Personenzüge und 22 durchfahrende Schnellzüge pro Tag, lag links von mir. Ich blieb stehen und sah sie mir an. Der Bahnhof war ungefähr 6,5 Kilometer von dem Ende des Weges entfernt, der zu Petersdorf führte. Ich fand den Bahnbeamten bei einem Nickerchen mit einer Rennzeitung in der Hand am heißen Ofen in der Gepäckaufgabe. Über die Rennzeitung kam ich mit ihm ins Gespräch. Zu seinem größten Bedauern hätte Maurice Kemp-Law nie einen Zug in Timberley bestiegen. Also, Sir, ich habe ihn zwar nie gesehen, aber ich glaube, ich habe seine Schwester gesehen. Wie sah sie denn aus? No, ganz wie ihr natürlich, Sir. Sonst hätte ich doch nicht gewusst, wer sie ist. Eine große, stattliche Person. Wenn man nicht genau hinguckt, könnte man meinen, sie ist ein Kerl. Und sie hatte Reitkleidung an. Reithosen nennt man das, glaube ich. Und ein Kopftuch hatte sie umgebunden. Wann war das? Vor Weihnachten jedenfalls. Irgendwann vor Weihnachten, da bin ich mir sicher. Er ließ die Pfundnote, die ich ihm gab, geschickt in einer Innentasche verschwinden. Maurice Kemp-Law hatte sich wirklich was einfallen lassen, um Peter Clooney fertig zu machen. Aber dass er sich dabei als Frau verkleiden würde, war doch etwas ganz Besonderes. Anschließend fuhr ich nach Ascot, um das Rennen zu sehen. Mehr noch aber, um die Rennbahn zu inspizieren. Ein bitterkalter Nordostwind blies über die Heide und der Boden war hart mit einem Hauch von Frost an den exponierten Stellen. Nach dem vierten Rennen wurde mir ein Telegramm gebracht. Es lautete: Hol mich ab, White Bear, Uxbridge, 18:30 Uhr, dringend, Ingersoll. Im White Bear in Uxbridge hockte ein Mann vor einem leeren Bierglas. Erwarten Sie vielleicht zufällig jemanden, Sir? Ja, allerdings. Und Sie sind nicht zufällig Mr. Robert Finn? Wenn ich Mr. Finn wäre, dann hätte er eine Nachricht für mich, sagte er, von einem Mr. Ingersoll. Mr. Ingersoll könne mich nicht hier treffen und bäte mich, ihn um 6:50 Uhr am Bahnhof abzuholen. Der Bahnhof befände sich am Ende der Straße. Ich dankte für die Auskunft und ging hinaus zum Wagen. Ich klemmte mich in den Fahrersitz und streckte die Hand aus, um Licht und Zündung einzuschalten. Ich streckte die Hand aus, aber ich erreichte den Lichtknopf nicht. Mein Hals wurde von hinten kräftig umklammert. Die Finger waren stark und was noch schlimmer war, sie wussten genau, wo sie zupacken und pressen mussten. Ich hatte keine Chance. Irgendwo in meinem ohnmachtsartigen Traum lief ich gegen eine Wasserwand. Während mein Bewusstsein langsam und verschwommen zurückkehrte, stellte ich fest, dass ich weder meine Augen noch meinen Mund öffnen konnte. Sie waren mit Klebeband verklebt. Meine Handgelenke waren zusammengebunden und meine Füße angehobbelt. Ich hatte auch kein Jackett und keinen Mantel mehr an. Mein Rücken und meine Arme taten höllisch weh, als hätte mich jemand über spitze Kieselsteine gezerrt. Meine Handgelenke waren hochgezogen und an einem Gegenstand über meinem Kopf festgebunden. Es roch stark nach Staub und schwach nach Pferden. Und ich begriff, dass ich in einer Sattelkammer an einem Sattelhaken hing. Das wird dich fertig machen. Er ging aus dem Raum und ich hörte ihn über den Hof davongehen. Das Geräusch seiner Schritte schwand in der Ferne. Und nach einer Weile ertönte weit weg das Zuschlagen der Tür des Mini Coopers. Der Motor sprang an und der Wagen fuhr fort. Das ist das erste Mal, dass du in mein Bett gestiegen bist. Oh, und es wird auch das letzte Mal sein. Hier, trink das. Vernünftiger wäre es, dich zu einem Arzt zu bringen. Kein Arzt. Bitte, kein Arzt. Es war 2 Uhr nachts und ich lag in Joannas Bett. 5 Stunden hatte ich gebraucht, um die Kette, an der ich hing, aufzubrechen. 6 Stunden Kälte, Atemnot und furchteinflößende Bilder vor Augen. Abgestorbene Hände, Wundbrand, Amputation. Meine Wut verlieh mir Kraft und Entschlossenheit. Noch einmal eine ganze Stunde dauerte es, mit meinen fast erfrorenen Fingern die Fesseln zu lösen und die Klebebänder von Mund und Augen zu reißen. Der Rest ist schnell erzählt. Auf der Landstraße fand ich eine Telefonzelle. Und Joanna, mit Hilfe eines verschwiegenen, freundlichen Taxifahrers, verfrachtete mich in ihr Bett. Rob, deine Hände. Wird es schlimm werden? Möglicherweise. Du möchtest sicher nicht, dass ich hier sitzen bleibe und auf dich aufpasse. Es ist vorüber, Rob. Ich habe nicht mehr geglaubt, dass ich es schaffe. Und deine Füße? Denen geht's bestens. Sie beugte sich vor, um mir einen Gute-Nacht-Kuss auf die Stirn zu geben. Ich konnte nicht anders. Ich legte die Arme um ihre Schultern, zog sie zu mir herunter und küsste sie auf den Mund. Einen Moment schien sie sich zu entspannen, weich zu werden und meinen Kuss erwidern zu wollen. Doch sie stand abrupt auf und starrte mich mit völlig ausdruckslosem Gesicht an. Sie wendete sich wortlos ab und ging durchs Zimmer zum Sofa, wo sie sich hinlegte und sich eine Decke umwickelte. Sie streckte die Hand aus und knipste die Tischlampe aus. Gute Nacht, Rob. Gute Nacht, Joanna. Wo sind Sie gewesen? In London. Woher kommt eigentlich das Gerücht, dass sie nicht aufkreuzen würde? Weiß Gott, ich war sicher, dass sie nicht wegbleiben würden, ohne es mich zumindest wissen zu lassen. Nein, selbstverständlich nicht. Es ist immer noch ein Hauch Frost im Boden, aber das ist für uns nur von Vorteil. Und wie geht's dem Pferd? Er wird sie alle fressen. Wir haben die ganze Nacht zwei Privatdetektive hier gehabt, die auf ihn aufgepasst haben. Alles in Ordnung? Jawohl, Sir. Jetzt haben sie ihn lange genug bewundert, Rob. Rauf, los! James, halt mir den Sattel. Ich ergriff die Zügel und schob meine Füße in die Steigbügel. Stimmt was nicht? Nicht, dass ich wüsste. Es ist alles in Ordnung. Die ersten drei Hindernisse waren die schlimmsten für mich. Als wir das vierte übersprangen, den Wassergraben, spürte ich, wie die dünn verschorften Risse auf meinem Rücken wieder aufbrachen. Und ich hatte den Eindruck, meine Arme und Schultern würden von der Anstrengung, Templates Eifer zu kontrollieren, auseinanderreißen. Die Schmerzen in meinen Handgelenken hatten sich so weit verschlimmert, dass es mir sehr schwer fiel, es mir nicht anmerken zu lassen. Ein kurzer Blick enthüllte, dass die Bandagen wieder rot waren, genau wie die Manschetten der Seidenhandschuhe und Teile der rehbraunen Unterjacke. Und dann kam er auf mich zu, Mikrofon in der Hand. Morris Camp Law. Seine Augen waren durchdringend blau und sehr kalt. Und sie zwinkerten nicht und veränderten sich nicht im Geringsten, während ich hineinschaute. Meine Damen und Herren, Rob Finn ist der Jockey, den Sie gerade gesehen haben, wie er von diesem Wunderpferd Template zum Sieg getragen wurde. Er sprach in ein Handmikrofon und schaute abwechselnd mich und die auf einem Gerüst in der Nähe aufgestellte Kamera an. Rob, ich nehme an, Sie haben es genossen, von ihm befördert zu werden. Es war wunderbar. Für jeden Jockey ist es ein erregendes Gefühl, ein so außergewöhnliches Pferd wie Template zu reiten. Natürlich bin ich glücklich, dass ich diese Möglichkeit hatte. Wie Sie wissen, habe ich in den letzten Monaten Pip Pankhurst vertreten, während sein Bein heilt. Und der heutige Sieg hätte eigentlich seiner sein sollen. Ich bin froh, dass es ihm inzwischen viel besser geht. Und wir alle freuen uns, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis er wieder reiten kann. Mit einer großen Geste, die auf dem Bildschirm als Ausdruck echter Freundschaft erscheinen musste, legte er seinen rechten Arm schwer über meine Schultern, den Daumen dabei vorn auf mein Schlüsselbein und die übrigen Finger ausgebreitet auf meinen Rücken. Er drückte seine Finger hinten in meine Schulter und schüttelte mich, dem äußeren Anschein nach freundschaftlich. In meinem Kopf begann es sich zu drehen. Alles am Rand meines Gesichtsfeldes verschwamm. Ich lächelte weiter, konzentrierte mich verzweifelt auf das heitere, gut aussehende Gesicht, so dicht neben dem meinen, und wurde durch den Ausdruck von Verblüffung und Enttäuschung in seinen Augen belohnt. Ja. Und wie sind Templates Pläne für die Zukunft? Hoffen Sie, ihn im Gold Cup in Cheltenham wieder reiten zu dürfen? Das hängt davon ab, ob Pip rechtzeitig fit ist oder nicht. Und ob Lord Tyrrell und Mr. Axminster mich haben wollen, für den Fall, dass er es nicht ist. Aber natürlich würde ich mich freuen, wenn ich die Chance bekäme. Und das möchte ich noch sagen. Vielen Dank, Morris. Genau das habe ich gebraucht. Ein Sieg in einem großen Rennen und zu guter Letzt ein Interview mit Ihnen. Haben Sie vielen Dank. Er warf mir einen Blick zu, in dem der gewohnte kultivierte Charme die Oberhand über die Bosheit zu gewinnen versuchte und auch gewann. Dann machte er auf dem Absatz kehrt und ging weg, das schwarze Mikrofonkabel hinter sich her über den Boden ziehend. Man hätte unmöglich sagen können, wer von uns beiden den anderen mehr verabscheute. Den größten Teil des folgenden Tages verbrachte ich in Joannas Bett, leider allein. Am folgenden Morgen, einem Montag, telefonierte ich lange mit Grant Oldfield. Grant hatte dem Turf AD gesagt und arbeitete als Spielzeugverkäufer. Ich hatte am Telefon nicht den Eindruck, als wäre er unglücklich dabei. Anschließend fuhr ich nach Birmingham ins Queen's Hotel. Dort, so hatte man mir gesagt, pflegte Mr. Lubbock zum Mittag zu essen. Mr. Lubbock entpuppte sich als ein dicklicher Mann mittleren Alters, mit einem rötlichen Schnurrbart und dünnem, strähnigem Haar an den Seiten, das sorgfältig über die erkahlende Kopfmitte gekämmt war. Ich erinnere mich. Oldfield. Grant Oldfield. Guter Jockey. Sie arbeiten für dieselbe Firma, nicht wahr? Sie wollen mitmachen? Na ja, warum auch nicht? Ich gebe Ihnen die Chance, 25 Pfund zu kassieren für jeden Sieger, für den Sie mir den Tipp gegeben haben. Fairer geht's nicht. Haben Sie das auch Oldfield bezahlt? Ja. Haben Sie es ihm persönlich gegeben? Nein, er hat die Abmachung telefonisch getroffen. Er tat sehr geheimnisvoll. Er sagte, sein Name sei Robinson und bat mich, ihn mit Post-Barschecks zu bezahlen und diese postlagernd an ihn zu senden. Wie oft hat er Ihnen denn Tipps gegeben? Insgesamt hat er mir den Namen von etwa 5 Pferden genannt, glaube ich. 3 davon haben gewonnen und für die habe ich ihm das Geld geschickt. Sie haben aber nicht gewusst, ob es Oldfield war, der ihm diese Tipps verkauft hat, oder? Wer hätte es sonst sein sollen? Aber ich glaube, ich habe es nicht eigentlich gewusst, bis Exminster mir sagte, wie ich höre, haben Sie Informationen von meinem Jockey gekauft. Und ich ihm das bestätigte. Hm. Mr. Labock, Oldfield war nicht Robinson. Aber seine Karriere und seine Gesundheit wurden zerstört, weil Sie und Mr. Exminster veranlasst wurden, zu glauben, dass er es war. Würden Sie eine Erklärung schreiben, dass Sie zu keiner Zeit einen Beweis für Ihre Annahme hatten, Sie hätten mit Robinson in Wirklichkeit Oldfield bezahlt? Und dass Sie vor Exminsters Unterredung mit Ihnen nie mit jemandem über Ihren Verdacht in Bezug auf Robinsons Identität gesprochen haben? Ist das alles? Ja. Also gut, das kann niemandem schaden. Ein paar von den Eigentümern haben angerufen. Sie wollen sie wiederhaben. Ich habe ihnen gesagt, dass ich mit ihnen zufrieden sei und dass sie Template im Gold Cup reiten würden. Was? Ist das Ihr Ernst? Ja, sicher. Aber Pip? Ich habe Pip erklärt, dass ich sie nicht vom Pferd nehmen kann, nachdem sie sowohl das King Chase wie auch den Midwinter Cup gewonnen haben. Pip ist einverstanden. Ich habe mich mit ihm geeinigt, dass er in der Woche nach Cheltenham wieder anfängt. So hat er noch ein paar Rennen vor dem Grand National. Dort reitet er mein Pferd, wie schon im letzten Jahr. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Danken Sie sich selbst, Sie haben es verdient. James, würden Sie bitte etwas für mich aufschreiben? Wollen Sie einen Vertrag? Würden Sie es mir schriftlich geben, dass es Morris Camp Law war, der Ihnen gesagt hat, Oldfield verkaufe Informationen über Ihre Pferde? Und dass er gesagt hat, er hätte das von Labock erfahren? Das soll ich aufschreiben? Ja, bitte. Mir ist nicht ganz klar. Ja, also gut. Er setzte sich an seinen Schreibtisch, nahm ein Blatt mit seinem Briefkopf und schrieb, worum ich gebeten hatte. Unterschrift und Datum? Ja, bitte. Was soll das nützen? Vertrauen Sie mir. Sie werden alles am Samstag erfahren. Alles. Am Donnerstagmorgen machte Joanna den Telefonanruf, von dem so viel abhing. Freizeichen. Mr. Camp Lore? Sie kennen mich nicht. Alles geht gut, ja. Sie wissen ja alles über das Gerede, über Sportler, die Aufputschpillen nehmen und sich Spritzen geben lassen und so weiter. Also da habe ich mich gefragt, ob Sie sich auch für Jockeys interessieren, die sowas tun. Von einem Jockey weiß ich das nämlich genau. Welcher Jockey? Robbie Finn? Woher ich das weiß? Also gut, ich habe ihm den Stoff besorgt. Ich arbeite in der Arztpraxis am Putzen, wissen Sie? Er hat mir gesagt, was ich nehmen soll und ich habe es für ihn getan. Warum ich Ihnen das erzähle? Weil er mich nicht mehr besuchen kommt, deswegen, nach allem, was ich für ihn getan habe. Ich habe zuerst daran gedacht, zu einer Zeitung. Abchecken. Was meinen Sie mit abchecken? Sie können das nicht einfach am Telefon. Na gut, ja. Ja, Sie können mich aufsuchen, wenn Sie wollen. Nein, nein, heute nicht. Wo Sie mich finden? Also, Sie fahren nach Newbury und von dort weiter in Richtung Hungerford. Langsam fuhr sie mit den weiteren Angaben fort, während er sie notierte. Und, ja, es ist das einzige Häuschen dort. Sie können es gar nicht verfehlen. Ja, ich werde dort auf Sie warten. Gegen 11 Uhr, das geht klar. Wie ich heiße? Doris. Doris Jones. Ja, das ist richtig. Doris Jones. Gut, bis dann. Langsam legte sie den Hörer auf und sah mich ernst an. Er hat angebissen. Wir hätten einen Ofen mitbringen sollen. Es ist nicht nur die Kälte. Es sind auch die Nerven. Ich legte meinen Arm um ihre Schultern. Sie lehnte sich an mich und ich küsste sie auf die Wange. Niemand verbietet eine Heirat zwischen Cousin und Cousine. Das Gesetz erlaubt es und die Kirche erlaubt es. Und du kannst sicher sein, dass sie es nicht täten, wenn daran etwas Unmoralisches wäre. Es ist nur deshalb, weil ich es immer für unrecht und unmöglich gehalten habe. Wir können so nicht weitermachen. Wenigstens Ich kann das nicht. Jedenfalls nicht, wenn du dir über jeden Zweifel erhaben sicher bist, dass du deine Ansicht nie ändern wirst. Vor dem letzten Wochenende gab es überhaupt kein Problem. Du warst für mich eben etwas, das ich nicht haben konnte. Wie Austern, von denen ich eine Magenverstimmung bekomme. Etwas Nettes. Aber eben verboten. Und jetzt? Jetzt ist es, als hätte ich einen Heißhunger auf Austern entwickelt. Und ich bin völlig durcheinander. Wenn wir nicht Cousin und Cousine wären, würdest du mich dann heiraten? Ja. Ich nahm ihren Kopf in beide Hände und drehte ihr Gesicht nach oben. Es gab keine Panik mehr, diesmal. Ich küsste sie. Zart und voller Liebe. Ich hoffe fast, dass er nicht kommt. Die Briefe allein würden schon genügen. Er wird kommen. Um 11.33 Uhr kam die schnittige, cremefarbene Haube eines Aston Martin vor der Gartenpforte zum Stehen und Morris Camp Law stieg aus. Er trug ein hervorragend geschnittenes Reitjackett und Reithosen aus Twill und aus jeder seiner Bewegungen sprachen Gelassenheit und Würde. Soll ich? Mach schon. Mrs. Jones? Es tut mir leid, dass ich mich ein wenig verspätet habe. Wollen Sie nicht reinkommen, Mr. Camp Law? Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Danke, danke. Er trat über die Türschwelle. Joanna machte zwei Schritte rückwärts und Camp Law folgte ihr in den Korridor. Während ich die Haustür mit dem Fuß zuknallte, packte ich Camp Law von hinten an beiden Ellbogen und schob ihn gleichzeitig mit Gewalt vorwärts. Joanna riss die Tür zu Buttonhooks Zimmer auf. Ich hob meinen Fuß, setzte ihn auf Camp Laws Hinterteil und gab ihm einen gewaltigen Tritt. Er stolperte voran durch die Tür und ich konnte gerade noch sehen, wie er lang ausgestreckt und mit dem Gesicht nach unten im Stroh landete. Ehe ich die Tür zuschlug und das Vorhängeschloss fest einschnappen ließ. Lass mich raus! Was soll denn das? Er hat dich nicht gesehen. Hallo? Nein. Ich glaube, wir lassen ihn auch darüber in Unkenntnis, während ich dich zum Zug nach Newbury bringe. Ist es nicht zu unsicher? Ich bleib nicht lange weg. Hallo? Komm jetzt. Ehe ich Joanna nach Newbury brachte, fuhr ich Camp Laws Auto vom Feldweg hinter das Gebüsch. Als ich vom Bahnhof zurückkam, ging ich leise an der Seite des Häuschens entlang und um die Ecke nach hinten. Finn? Wen haben Sie denn erwartet? Hier drin ist ein Pferd. Und Pferde verursachen mir Asthma. Ja, ja, ich weiß. Sie waren es, der mich gestoßen hat. Das alles hier, das Haus, die Frau. Die Frau, die mich angerufen hat, das Pferd. Habe ich für Sie arrangiert, Morris. Das Häuschen habe ich mir von James Axminster ausgeliehen und das Pferd für 150 Pfund gekauft. Etwa so viel, wie Sie für den alten Jaguar ausgegeben haben. Und meine Cousine Joanna hat für Sie Miss Jones gespielt. Im Frauenspielen kennen Sie sich ja aus. Haben Sie das mit Absicht getan? Haben Sie mich absichtlich mit einem Pferd hier eingesperrt? Ja. Warum? Warum? Mein Asthma ist schlimm. Lassen Sie mich sofort hinaus. Bitte. Haben Sie denn keine Tabletten? Natürlich. Ich habe welche genommen. Aber so dicht neben einem Pferd wirken sie nicht. Lassen Sie mich raus. Bleiben Sie am Fenster stehen und atmen Sie die frische Luft. Es ist kalt. Vielleicht. Aber Sie können sich bewegen, um sich warm zu halten. Und Sie haben Ihr Jackett an. Und ich habe Ihnen keine drei Eimer kaltes Wasser über den Kopf geschüttet. Bringen Sie das Pferd fort! Ich kann nicht mehr atmen. Wenn Sie nicht so viel Lärm machen, wird sie zu Ihrem Heu zurückgehen. Ich legte die Schachtel mit Zuckerwürfeln, die ich bei mir hatte, auf das Fenstersims. Tun Sie etwas Zucker auf Ihr Heu. Na los. Die Packung ist nicht präpariert. Was? 28 Pferde, angefangen mit Shantytown. 28 schläfrige Pferde, die alle vor dem Rennen etwas Zucker aus ihrer Hand fraßen. müssen mich spätestens um 3 rauslassen. Ich habe heute um 5 Uhr Probe. Die Sendung wird heute ohne Sie gemacht werden. Aber das können Sie nicht. Das können Sie nicht tun. Warum nicht? Es ist schließlich das Fernsehen. Sie müssten mich die Sendung machen lassen. Sie werden überhaupt keine Sendung mehr machen. Weder heute Abend, noch an irgendeinem anderen Abend. Ich habe Sie nicht bloß aus persönlicher Rache hierher gebracht. Auch wenn ich zugebe, dass ich Sie letzten Freitag am liebsten umgebracht hätte. Ich habe Sie wegen Art Matthews und Peter Clooney und Grant Oldfield hierher gebracht. Die Sendung sehen. Ich nahm den an ihn adressierten Briefumschlag aus meiner Tasche und hielt ihn ihm durch die Gitterstäbe hin. Er ergriff ihn mechanisch. Hier, öffnen Sie ihn. Er zog die Blätter heraus, las und verstand sofort das ganze Ausmaß der Katastrophe. Haben Sie das herausgefunden? Kopien dieses Briefes sind unterwegs an den Vorsitzenden des Jockeyclubs, den Präsidenten ihrer Fernsehgesellschaft, John Ballaton, Corin Keller, James Axminster sowie etliche andere einflussreiche Leute. Wie haben Sie das herausgefunden? Wen? Ich bin sofort nach der Sendung zurückgekommen. Sie waren weg. Ich wollte Sie nur reiten. Sie sind ein Lügner. Als ich am nächsten Tag nach Ascot kam, waren alle überrascht, mich zu sehen. Es ginge ein Gerücht um, dass ich nicht erscheinen würde. Sie selbst erwähnten im Fernsehen, dass mein Name auf den Nummerntafeln ein Irrtum sein müsse. Sie dachten, dass ich immer noch an diesem Eisen hänge, in Gott weiß was für einem Zustand. Und meiner Ansicht nach wollten sie mich dort hängen lassen, bis jemand mich per Zufall entdeckte oder bis ich tot wäre. Also gut, mir war es egal, ob Sie am Leben bleiben oder nicht. Wollen Sie das? Ist es das, was Sie hören wollen? Ist es mir völlig schnuppert, ob Sie draufgehen? Ich ging zu Bett und schlief ein. Es war mir gleichgültig, Und ich hoffe, damit Sie sind zufrieden. Ich ging langsam zum vorderen Zimmer und setzte mich auf den Heuballen. Noch 5 Stunden. 5 Stunden, in denen Camp Laws Kollegen im Fernsehstudio langsam die schreckliche Wahrheit dämmern würde. Mir ist kalt. Es ist zu kalt. Zu dumm. Lassen Sie mich raus. Ich hörte ihn an der Tür zu Boden rutschen und verzweifelt schluchzen. Ich blieb, wo ich war, und lauschte, während er ohne Ende in seiner Einsamkeit jammerte und schluchzte. Ich lauschte ohne jede Rührung, denn in der Sattelkammer hatte auch ich geweint. Die Zeiger meiner Uhr krochen um das Zifferblatt. Um 8:45, als nichts mehr seine Sendung retten konnte, hörte Camp Laws schwächer werdendes Schluchzen gänzlich auf, und im Häuschen wurde es still. Ich ging zum Gebüsch und startete Camp Laws Wagen, wendete und fuhr ihn vors Gartentor. Der schwierige Tag war zu Ende und die Sterne funkelten klar am frostkalten Himmel. Es war eine wunderbare Nacht. Mein Auto! Ich habe den Motor gehört. Sie wollen mit meinem Auto wegfahren und mich allein lassen. Lassen Sie mich nicht allein mit dem Pferd. Bitte. Sie werden selbst wegfahren. So schnell und so weit Sie mögen. Wenn ich Sie wäre, würde ich zum nächsten Flugplatz fahren und wegfliegen. Im Licht von Joannas großer Taschenlampe öffnete ich das Vorhängeschloss und stieß die Tür auf. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, ging er an mir vorbei durch die Tür und stolperte den Gartenweg hinunter zu seinem Wagen. Als er schon im Wagen saß, ließ er die Tür weit offen und sah mich an. Als Junge wollte ich unbedingt Jockey werden. Ich wollte im Grand National reiten, wie mein Vater. Und dann... Dann kam diese Angst vor dem Hinunterfallen. Ich sah den Boden unter meinem Pferd wegsausen und dieser schreckliche, quälende Schmerz in meinem Bauch stellte sich ein. Und der Schweiß brach mir aus, bis ich anhalten und absteigen konnte. Und danach war mir schlecht. Ich fühlte mich gut, wenn ich sah, wie Jockeys sich Sorgen machten. Jawohl. Ich habe sie kaputt gemacht. Ich fühlte mich großartig dabei. Sie hasste ich mehr als all die anderen. Sie ritten zu gut für einen neuen Jockey und sie machten zu rasch Fortschritte. Alle sagten, gebt Finn die schwierigen Pferde, der kennt keine Furcht. Ich wurde wütend, wenn ich das hörte. Also holte ich sie in meine Sendung, erinnern Sie sich? Ich wollte sie als Narr hinstellen. Es hat bei Matthews und Clooney und Oldfield funktioniert. Warum nicht bei Ihnen? Doch Exminster gab ihnen einen Job und dann brach Pankhurst sich das Bein. Mein Wunsch, sie zu vernichten, war so stark, dass ich Kopfschmerzen davon bekam. Ich wartete auf einen Sturz, der ziemlich schlimm aussah, und dann benutzte ich den Zucker. Ich wollte sie leiden sehen. Leiden, wenn alle, die ihnen etwas bedeuteten, sagten, wie mein Vater es all seinen Freunden gesagt hat. Es ist doch ein Jammer um ihn. Ein Jammer, dass er so ein wehleidiger kleiner Feigling ist. Ein Jammer, dass er keinen Schneid hat. Keinen Schneid. Ich stand da und blickte hinab auf dieses Wrack eines Menschen, der ein großer Mann hätte sein können. Diese Vitalität, dachte ich, dieses großartige Talent, verschwendet, um Menschen zu verletzen, die ihm nichts getan hatten. Ohne ein weiteres Wort schloss ich seine Wagentür und machte ihm ein Zeichen, loszufahren. Ich nahm die Taschenlampe vom Zaunpfosten und ging den Weg zu dem stillen Häuschen hoch, um aufzuräumen. Rufmord von Dick Francis, aus dem Englischen von Peter Naujak. Es sprachen Robert Finn, Mark Hosemann, Joanna Finn, Sascha X, James Exminster, Hans-Peter Halbachs, Morris Kemplor, Sylvester Groth, John Ballerton, Klaus Beusen, Corin Keller, Hubertus Gerzen, Labock, Heinrich Gieskes, Lord Tyrold, Peter Fricke, Peter Clooney, Rufus Beck, Mrs. Clooney, Katharina Boni, sowie Peter Espelöhr, Horst Hildebrandt, Bert Wesselmann, Oliver Bayerl, Ingo Biermann, Andreas Serda und Walter Renneisen. Ton Dietmar Rötzel, Schnitt Regine Schneider, Regieassistenz Holger Hettendorp. Geräusche Karl-Heinz Reiber, Musik Pierre Oser, Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Produktion Südwestrundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk 2000.